Blow up the narrow gang. Ich bin der Lord mit Goldketten, mache Geld mit Sportwetten. Du willst diesen Lord testen und ich schieße aus dem Essen. Ich riech nach Versace Blue, trag eine Armani-Uhr. Und ich will kein Abitur, geh lieber auf Europa-Tour. Countables, die Safe-Scanner, ich bring es jetzt auf den Nenner. Du bist nur ein Gay-Penner, warum bist du Gay-Penner? Du bist ein Hurensohn, ich lass deine Hure blown. 1000 Euro stundenlos, das wollen wir einen runterholen. Ja, Normalität, ein Traum ist, was ich gerade erlebe, weil ich einfach nur mein Leben lebe, in der Dude im Regen steht. Yeah. Ich sehe im Geldregen, wenn wir über Geld reden, wenn ich mit der Glock komm, gib mir dein Geld eben. Hustensaft, Jüngling, der Lord in Person. Man. Ich muss deine Bitch mit der Glock bedrohen, denn die Hure soll blown. Ich höre mit dem Guala, mein Auto ist gut mit Carla, Ferrari, keinen Ford, denn ich bin dieser Lord. Ich komm mit dem Guala und kaufe einmal Zara. Ich find's ja clean und Lara von Gucci der Pyjama. Ich komm mit dem Guala und kaufe einmal Zara. Ich find's ja clean und Lara von Gucci der Pyjama. Ich komm mit dem Guala und kaufe einmal Zara. Ich hab ja clean und Lara von Gucci der Pyjama. Ich komm mit dem Guala und kaufe einmal Zara. Ich find's ja clean und Lara von Gucci der Pyjama. Ich will Komfort, ich will Luxus-Stuff. Ich bin dieser Boy, der bald schon einen Lexus hat. Deshalb counte ich die Stacks und weiter auf das Right und Fresh. Mach mehr Cash als Diamond Dash, ich zieh die Glock und Clash. Ich hab teure Smartphones, du fährst ein Smart Homes. Denn du bist nicht Smart Homes, schaffelst all die Kartons. Life is life, nice is nice, knife is knife, dies aus dem Whip-Bereich. Ich will cooler und zwar gleich, denn ich bin so reich. Wavy wie ein Teich, du Keck. Ich hab Waffen eingesteckt, die meisten haben keinen Swag. Deshalb brauch ich meine Tag drin im MCM-Bag. Der Shirty von Versace und das Kokain ist weißer als ein gottverdammter Nazi. Ich sippe nur Fischi Wasser, denn ich bin ein Busy Hustler. Kohle in einem Mountain Dew. Ich bin blau wie Jimmy Blue, Extendos in den Projects. Homeboy, ich bin so fresh, fresher als ein Bubblegum. Es gibt immer Trouble, Mann. Ich komm mit dem Guala und kaufe einmal Zeit. Ich fick Jacqueline und Lara von Gucci der Pyjama. Ich komm mit dem Guala und kaufe einmal Zara. Fick Jacqueline und Lara von Gucci der Pyjama. Ich komm mit dem Guala und kaufe einmal Zara. Ich fick Jacqueline und Lara von Gucci der Pyjama. Ich komm mit dem Guala und kaufe einmal Zara. Ich fick Jacqueline und Lara von Gucci der Pyjama. Okay.